aber Bruder und Schwester. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا أو دي Leute die an Allah richtig glauben, die Gläubige, استجيبوا لله وللرسول. Das Thema heute heißt, wie haben die Sahaba reagiert, wenn die ein Wort von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehört haben. Solange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, die machen sofort keine Diskussion oder sagen die, ich habe immer noch Zeit, ich kann immer das machen. Das ist der Unterschied zwischen wir oder zwischen uns und den Sahaba. Kann sein, dass ein Bruder, der braucht so viel Zeit, dass er nur sein Bart wachsen lässt. Kann sein, eine Schwester, sie braucht auch so viel Zeit. Oder kann sein, auch eine Bruder oder eine Schwester sagt, ich bin nicht 100% sicher, ob das richtig Pflicht ist oder nicht. Die Sahaba, die waren nicht so. Idha amara Rasul sallallahu alaihi wasallam amran, wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam etwas sagt oder befohlen hat, die machen sofort. Warum? Weil die wissen genau, dass Allah Azza wa Jal sagte, Sami'na wa ata'na. Das ist der Unterschied zwischen wir und As-Sahaba, radiyallahu anhum. Qala Ibn al-Qayyim, rahimahullah, inna al-hayata al-nafi'a, innama tahsulu, بالاستجابة عند اتباع القرآن والسنة هذه هي الاستفادة. Das heißt, dass du hörst Allah Azza wa Jal etwas gesagt hat, سمعنا وأطعنا. Dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auch etwas gesagt hat, سمعنا وأطعنا. Keine Diskussion. Und inshallah werden wir auch ein paar Beispiele, die jeder von uns als Vorbild nimmt. Lam yakunu yataraddadun. Wenn die etwas, wie gesagt, hören oder gehört haben, sofort. Hier dürfen wir blind folgen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil die auch von seinen Lippen das gehört haben. Oder nur ein Sahabi kommt und der sagt, Sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam so und so gesagt hat, خلاص, keine Diskussion. Lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist, die Sahabi wa jalla fiha, fahal antum muntahun? Was ihr macht, es ist nicht normal. Wann hört ihr auf? Was haben die Sahaba gesagt? Intahayna, intahayna, intahayna. Wir hören auf, wir hören auf, wir hören auf. Hatta anna Anasa ibn Malik radiyallahu anhu qal, kuntu saqiya al-qawm. Das heißt, ich gebe Leute Al-Khamr, Alkohol. Wo? Bei wem? Bei Abu Talha, bei seinem Stiefvater. أبو طلحة رضي الله عنه الذي تزوج أمه بالإسلام أبو طلحة hat Mutter von Anas ibn Malik nur dass er Muslim wird das war ihre Brautgabe كان مهرها Habt ihr verstanden, dass Mutter von Anas ibn Malik, als Abu Talha kam, da wollte Anas Mutter heiraten und die Anas Mutter Ummu Suleim, da hat ihm gesagt, Wallahi mithluka la yurad. Du bist ein bester Mensch, hast du alles, lakinnaka kafir. Du bist ein Kafir, ich darf dich nicht heiraten. فَإِنْ أَسْلَمْتْ فَذَاكَ مَهْرِي. Wenn du Muslim wirst, das ist mein Brautgabe. Kein Geld. Wenn du nur einfach Muslim wirst, das ist mein Brautgabe. وَهَذَا كَانْ أَفْضَلْ وَأَبْرَكْ مَهْرْ فِي الْإِسْلَامِ. Der beste Mahr im Islam von Ummu Sulaym رضي الله عنها. قال أنس كنت ساقي القوم. Ich gieße, ich gebe Leute Alkohol. Und Abu Talha hat mir gesagt, geh draußen, ich habe was gehört, dass die Sahaba sagen, intahayna, intahayna, wir hören auf, kein Alkohol mehr trinken. Bin ich draußen gegangen, vor Wallahi, ich habe Alkohol von auf die Straßen so fließt. Subhanallah. Ganze Straßen von Medina, Alkohol fließt. Jeder schüttelt das draußen, schüttelt das draußen. Subhanallah. Was ist mit Leuten, die, du sagst ihm, dass Rauchen haram? Nein, es ist nicht haram. Mehr krü. Es ist nur mehr krü. Wallahi, es ist nicht mehr krü, sondern haram. Allah Azza wa Jalla قال, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما انتهينا انتهينا سبحان الله حديث أخرجه البخاري ومسلم فيت بايشبيل في بداية الإسلام المسلمة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اتجاه القدس Richtung القدس فاللهم حرر قدسنا واكتب لنا صلاة فيها im Hadith steht dass رسول الله صلى الله عليه وسلم mit Muslime 16 oder 17 Monaten Richtung Quds gebetet haben. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحن إلى اتجاه مكة. Hat immer gewünscht, dass Richtung Mekka betet. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Allah Azza wa Jalla weiß genau, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat immer gewünscht, dass er hofft, dass er Richtung Mekka betet. Als er diese Ayat bekommen hat, in Salatul Asr, Asr-Gebet, kana muttajihan ila al-Quds, فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم hat Wahi bekommen, hat Offenbarung bekommen. Während dem Gebet haben die Richtung geändert, gewechselt. Alle Sahaba mit رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber was gut ist, einer Sahabi, der war dabei. Einer Sahabi, der war dabei mit رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und unterwegs hat ein Jama'a, viele Sahaba, die beten immer Richtung القدس فقال يا ايها الناس ich habe gerade mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gebetet al-qibla schon gewechselt. Was haben die Sahaba gemacht? Auch gewechselt. Keine Diskussion, kein Munakasha, keiner sagt ja, wo ist dein Beweis, das ist nur ein Khabar Ahad und so weiter. Nein, sami'na وأطعنا. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. Fünftes Beispiel بعدما غالت القدور فمال als Beispiel, dass wir richtig Hunger haben. Richtig. Was haben die Sahaba gemacht? Da haben die Esels geschlachtet. Da haben richtig Hunger. Hadith und Rawal Bukhari und Muslim. Und Luhum, Fleisch haben die ihm, wie heißt das? Al-Qidr, Topf. Großer Topf gemacht. Und kocht. Und die warten auf das Essen. حتى جاء رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال او Leute dürft ihr nicht الحمار الاهلي essen normale esel nicht zebra normale esel zebra dürfen wir essen لكن الحمار الاهلي dürfen wir nicht essen und schau mal dass du richtig hunger hast und auf einmal du hast richtig gewartet auf einmal kommt Ja, ayyuha an-nas, dürft ihr nicht Fleisch von Esel essen. Was haben die gemacht? Alles wieder geschüttelt. Brauchen wir das nicht. Subhanallah. Obwohl die Hunger gehabt haben, solange Rasulullah s.a.w. das gesagt hat, brauchen wir das nicht. Hakada kana as-sahaba ma'a kalami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Beispiel Nummer 6. Hadith Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Als er nicht mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in Ghazwat Tabuk teilgenommen hat, ohne Grund. Letzte Ghazwa, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, der war nicht dabei, Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu. Und hat keinen Grund gehabt. Und trotzdem, der weiß genau, dass Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam richtig auf ihm sauer ist. Als Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wieder kam, also zurückgekommen ist, ja'a Ka'b ibn Malik ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und hat ihm die Wahrheit gesagt. Faqala Rasul sallallahu alaihi wa sallam, amma hadha faqad sadaq. Das heißt, Ka'b ibn Malik hat die Wahrheit gesagt. Komm, hatta yaqdi Allahu fi amrika. Das heißt, geh einfach, bis eine Sache von Allah runterkommt. Ich kann dir nichts sagen. Ich kann dir nichts machen. Lakin al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, er hat zu den Sahaba gesagt, keiner darf mit Ka'b ibn Malik 50 Tagen reden. Keiner. Und da hat auch keiner mit ihm geredet. 50 Tage. Hatta qala Ka'b ibn Malik, Wallahi, al-Madina, allati a'rifuha taghayyarat anni. Diese Stadt, wo ich wohne, es ist nicht meine Stadt. Warum? Weil keiner mit ihm redet. Sogar auch Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da hat er selber gesagt, keiner darf mit ihm 50 Tage reden. كان كعب ابن مالك يأتي إلى المسجد. Der kommt im Moschee, obwohl der weiß genau, keiner mit ihm redet. Und trotzdem kommt er im Moschee. ويقول الزخف wo رسول الله صلى الله عليه وسلم ist. Okay, رسول الله صلى الله عليه وسلم ist da. Ich komme neben ihm. وأقول له السلام عليك يا رسول الله. فوالله ما يجيب. التربية. أتسينك. Ich gucke nur, ob auch seine Lippen bewegen oder nicht. La yuharriku shafatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tarbiya. Sogar auch gesagt, ich gehe vorne und Rasulullah hinter mir, damit ich ihm zeige, ich bin da, ja Rasulullah. Und manchmal während dem Gebet, ich gucke, ob er mich guckt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er guckt ihn an. Aber als ich so mache, Rasulullah macht so. Sauer auf ihn. 50 Tage. Qatada, sein Cousin, Cousin von Ka'b ibn Malik, قال, ich war bei ihm فقلت له السلام عليك يا ابن عمي زين كوزان فوالله ما رد السلام هات مين قلت وعليكم السلام يا ابن عمي او مين كوزان دو فايس كيناو داس ايش الله عز وجل اون زين قزانت ليبه قال قتادة الله ورسوله اعلم كاين هانوش واش نيش غنا اوبتوغيش ايش الله عز وجل اون زين غزان تليب سودنش اوف einmal bin ich weggegangen المقصود dass رسول الله صلى الله عليه وسلم gesagt hat 50 Tagen nicht mit ihm reden keiner hat mit ihm geredet sogar auch kam eine von Rassan ein Christ jetzt kommt Prüfung kam einer von Rassan, Malik Rassan, und dann hat ein Brief gehabt. Dieser Rasul von Rassan, dieser Mensch, ein Christ. Und er hat ihm oder hat nach ihm gesucht. Wer kann mir zeigen, wo Ka'b ibn Malik ist? Keiner hat ihm gesagt, ja Ka'b, komm hier, jemand fragt nach dir. Wir zeigen einfach nur, der ist dort. So einfach. Da. Subhanallah, hat Brief bekommen, aufgemacht, gelesen, steht nicht Assalamu alaikum, sondern لقد علمنا بأن رسولك قد جفاك. Wir haben gehört, dass dein Prophet im Stich gelassen. Komm zu uns, Christen, komm zu uns, Nuwasik. Du kriegst alles, was du willst. Warum? Weil Ka'b ibn Malik, der ist bekannt, er ist ein Dichter von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sha'iru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der war bekannt. Nur mit seinem Gedicht, die Kuffar kriegen die Angst. Al-Maqsud, wie gesagt, dass die Sahaba, als sie gehört haben, لا يكلمه احد منكم erst nach 50 Tagen. Das war auch ein Beispiel. Diese Hadith rawahu al-Bukhari und Muslim. Beispiel Nummer 7. Mu'amalat an-nisaa. Die Frau in jahiler Zeit. Manche haben gesagt, مَا خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ إِلَّا لِلْرَجُلِ Allah hat Frauen erschaffen nur extra für Männer. Und die Leute, die richtig jahil sind, die sagen ja für uns, Frau ist wertlos. حَتَّى جَاءَ الْإِسْلَامِ Beispiel, die Juden, wenn die Frau, wenn die Schwester ihre Tage hat, sie darf nicht mit denen essen. Sie darf nicht mit denen essen, sie muss draußen allein essen, sie darf auch nicht erben, wenn der Mann gestorben ist. Sogar auch manche Länder, wenn der Mann stirbt oder gestorben ist, die Frau muss man auch die töten. Einfach so. Bei diesem alten Buddhismus, wenn der Mann gestorben ist, die Frau hat kein Recht mehr zu leben. Bei manchen auch, wenn der Vater zum Beispiel gestorben ist und du hast eine Stiefmutter, diese Stiefmutter von dir, du kannst alles mit dieser Frau machen, was du willst. Du kannst sie verkaufen, alles was du willst. Wertlos. حتى جاء الإسلام. Bis Islam kam, فشع نور الإسلام, فأعطيت حقوق المرأة. Ich meine die richtige Rechte. Nicht, dass sie denken, dass die Frau einfach halb nackt draußen geht, das ist Rechte. هذا والله ليس برشت. Das ist kein Recht, das ist keine Freiheit. Das ist eine falsche Freiheit. فعن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوماليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر wenn du einfach nur deine Frau Wasser gibt du kriegst Belohnung أجرت سبحان الله إذا سقى الرجل امرأته أجر Das ist eine Sadaqa für dich. Und schau mal, Ta'alim Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Was haben wir jetzt gesagt über die Juden? Wenn eine Frau ihre Tage hat, sie darf nicht mit der Familie zu bleiben. Lakin al-Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wenn unsere Mutter, und sie hat dasselbe erzählt, wenn unsere Mutter ihre Periode hat, kann Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yujalisuha. Er sitzt mit unserer Mutter und sogar auch gleich im Bett schläft er auch. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Wenn unsere Mutter von einem Glas Wasser trinkt, der nimmt das genau und sucht, wo ihre Lippen sind und dann wieder gleich, wo ihre Lippen ist, trinken. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم und auch wer erzählt das unsere Mutter selber Aisha رضي الله عنها und auch Fleisch كانت تقول لنا أمنا عائشة رضي الله عنها ich nehme das Fleisch und ich esse richtig ich lege رسول الله صلى الله عليه وسلم nimmt gleich Fleisch und isst auch das صلى الله عليه وسلم هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم sogar auch حديث رواه مسلم und was ist auch sehr gut ist dass die Frauen von Rasulullah صلى الله عليه وسلم das erzählen selber قالت عائشة رضي الله عنها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة متأخرا في الليل in the night kam zu spät und hat die Tür aufgemacht رويدا رويدا das heißt langsam langsam heißt damit nicht unsere Mutter stört ففتح الباب رويدا رويدا فدخل رويدا رويدا Und was noch? Nicht nur das. Er hat seine Schuhe hier gemacht. Ja? Und wamasha ruwaydan ruwayda. Damit nicht unsere Mutter von ihrem Schlaf aufsteht. Oder nachweg. Subhanallah. Und dann auf einmal qalat ummuna Aisha. Ich war nicht beim Schlafen. Ich habe nicht geschlafen. Aber ich habe nur so gemacht. Die Frauen sind Frauen, obwohl unsere Mutter sind. Die Frauen sind Frauen, subhanallah. Alam yaqul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, unsere Mutter, gharat ummukum. Eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Wa qalat Aisha radiyallahu anha, ma ghirtu min imra'atin kama ghirtu ala Khadijah radiyallahu anha. Ich war nie eifersüchtig. Außer wenn Rasulullah sallam Khadija nennt, obwohl Khadija schon gestorben und trotzdem hat sie immer diese Eifersucht. Sogar auch unsere Mutter hat ihm gesagt, hat Rasulullah sallallahu gesagt, ja Rasulullah, immer Khadija, Khadija, Khadija und die ist hässlich, sagt dicke Lippen und so weiter. Und Allah hat dir was Besseres gegeben. Das heißt, sie meint sie selber. Qala la wallahi. Hat mir nicht Allah Azza wa Jal besser gegeben. Und dann hat gezählt, was unsere Mutter Khadija für ihn gemacht hat. Sallallahu alayhi wa sallam. Fadakhala ruwaydan ruwayda. Langsam. Und dann fanama bijanbi. Au bijanibi. Ganz nicht mehr als eine Minute und dann wieder aufgestanden. Thumma, er hat wieder seine Schuhe genommen, famasha ruwaydan ruwayda. Fafataha al-baba wieder ruwaydan ruwayda. Fakharaj. Und dann hier hört alles auf, dieser Spaß hört auf. Warum? Weil sie hat gedacht, dass er zu anderen Frau gegangen ist. Qalat, und ich habe ihm gefolgt. Wo ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hat der ist woanders, andere Welt hat er. Sorgen für die Umma, die noch am Leben sind und auch die Leute, die auch gestorben sind. أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم und hier ist البقيع wo die Sahaba sind ungefähr 200 Meter. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع wo die Sahaba sind, das ist ein Friedhof. فرفع يديه إلى السماء فدعا للصحابة. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann wieder zurück. Aber unsere Mutter hinter ihm. Subhanallah. Qalat. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam faraja'at. Faasra'a, faasra'at. Fahadara, fahadart. Das heißt, manchmal die beschleunigt sich, manchmal die läuft ganz normal. Fasabiqtuhu ila al-bayt. Und dann war ich erste in die Wohnung. Was hat Ummuna gemacht? Unsere Mutter hat wieder unter dem Deck so. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aber Rasulullah sallam, der war intelligentste, heißt das? Adhka insan. Adhka insan. Richtig intelligent. Warum? Er hat gemerkt, dass unsere Mutter unter dem Deck. Sie macht. فقال ما لك يا عائش؟ Was ist mit dir los? قالت nix يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبرنني أو لا يخبرنني اللطيف الخبير. Entweder sagst du mir die Wahrheit oder Allah wird mir die Wahrheit sagen, was du gemacht hast. فقالت أمنا عائشة أو يعلم الله عز وجل كل شيء؟ قال نعم. هي kommt gibt keinen Spaß mehr. قال نعم. فقالت يا رسول الله ich habe dich gefolgt. Deshalb ich habe Sawad gesehen. Ich habe eine Frau gesehen, die schwarz alles angezogen hat. Warst du? قالت نعم يا رسول الله. Was hat Rasulullah gemacht? فضربها على صدرها. ها هي. قالت عائشة ما ضرب رسول الله. Diese Hadith hat sie selber das erzählt. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان إلا أن تنتهك محارم الله ورسوله. Solange das Religion geht, kein Spaß bei رسول الله صلى الله عليه وسلم. Das ist eine Sache, die Rasulullah gemacht hat und unsere Mutter erzählt hat. Aber warum? قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ich wollte dich nicht stören. جاءني جبريل. Jibril kam zu mir und hat mir gesagt, jetzt musst du Dua für Sahaba machen. Und ich wollte dich nicht stören. Und ich wollte auch nicht dich allein lassen, damit du nicht Angst kriegst. Warum? لَأَنَّ بُيُوتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ الظَّلْمَةِ فِيَا الظَّلَامِ Kein Licht. Deshalb habe ich alles langsam gemacht. صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكى إنسان حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله du musst mir zeigen, dass du mich richtig liebst, mehr als die andere Frau. قال نعم, ich kann das zeigen. Aber ich habe eine Bedingung, ja رسول الله. Welche Bedingung? Morgen jede Frau von dir, die müssen hier zu mir kommen. und du musst das öffentlich sagen, dass du mich liebst mehr als die anderen. Qala sa'af'al, ich mach das, kein Problem. Subhanallah, wie kannst du das machen, wenn du zum Beispiel nur zwei Frauen hast und eine Frau sagt, ja, morgen deine Frau, deine nächste Frau morgen hier bringen und du musst mir also das sagen, sie muss auch dabei sein. Keiner von uns kann das sagen. Warum? Weil wir richtig Angst haben. Rasulullah hat gesagt, okay, morgen ich komme mit anderen Frauen zu dir. Mada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der hat 9 Frauen gehabt. Die anderen sind schon gestorben. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala 9 Nisa. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سودة هذا أين درهم جيب ثم جاء إلى ميمونة أين درهم جيب next أين درهم جيب next أين درهم يد فخو هات أين درهم فور إم جيكت فقال لهن morgen bei عائشة jeder von euch muss bei عائشة kommen قلنا okay نعم يا رسول الله ein Termin ist ausgemacht. فجئنا alle Frauen sind gekommen und jetzt Aisha subhanallah was ihm gesagt habe hat gemacht jetzt nur ich warte nur dass er das laut sagt als die Frauen alle kamen Aisha los ya Rasulullah okay فقال الرسول صلى الله عليه وسلم und schauen wir uns, هذا كذلك من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Er kann keine Frau, keine Mutter von uns beleidigen. فقال لهن, die Frau, die ich mehr liebe, die ich gestern ein Dirham gegeben habe. Und jede Frau hat eine, ein Dirham bekommen, subhanallah. Und jede Frau sagt, ja. Und was gut ist, keine Frau weiß, dass die andere Frau auch ein Dirham gekriegt hat. Das heißt, jede Frau sagt, Alhamdulillah, schau mal, ich habe einen Dirham. Rasulullah liebt mich mehr als die andere Frau. Alhamdulillah. Obwohl jede Frau hat eine, einen Dirham. Und jede von uns auch weiß genau, dass die beste oder die beliebteste Frau von ihm ist Aisha. Alam ya'ti Amr ibn al-As ila Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qala lahu ya Rasulullah. Was ist welche Frau liebst du am meisten? Erstens hat nicht Frau sogar, wer liebst du am liebsten? Qal Abu Bakr. Nein, erstens qal Aisha radiyallahu anha. Keine, kein Taraddud. Qal ya Rasulallah, ich meine von Männern. Qal Abuha, Abu Bakr. Qal thumma man ya Rasulallah? Ya Uthman, Umar, Uthman, Ali und so weiter. Das heißt, die beste Frau, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geliebt hat, ist unsere Mutter Aisha radiyallahu anha. Und es gibt Meinungsverschiedenheit. Hubbu Khadija qabla al-Hijra wa qabla zawaji Aisha radiyallahu anha wa hubbu Aisha danach. Aber es gibt auch hier eine Sache. قال العلماء die Gelehrten haben gesagt, die beste Frau ist unsere Mutter Khadija, لأنها تلقت السلام من الله عز وجل. Dass Allah عز وجل يسلم على خديجة رضي الله عنها. Wie kannst du fühlen, subhanallah, wenn du hörst, dass Jibril zu dir, zu Rasulullah SAW kommt und sagt ihm, أقرئ السلام من الله عز وجل لخديجة. Allah Azza wa Jal sagt Assalamu alaikum ya Khadija. Mada qalat Khadija radiyallahu anha? Qalat wa huwa min fiqh Khadija radiyallahu anha. Qalat Allah Azza wa Jalla huwa Assalam wa ala Jibril Assalam. Aber unsere Mutter Aisha radiyallahu anha sagt nur Assalam von wem? von Jibril alayhi salam. Und hier haben wir gesagt, hier kann man sagen, dass Khadija ist lieber bei Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam mehr als Aisha. Wallahu a'lam. Okay, Nummer 8, Achi. Al-Halifu Billah. Die Sahaba haben auch damals daran gewohnt, die schwören nur, ich schwöre beim Eltern, ich schwöre bei meinen Kamele, ich schwöre bei das, ich schwöre bei das und sogar Subhanallah, immer noch jetzt gibt es Leute, die schwören bei Essen, bei Mutter, bei viele Sachen, die nicht erlaubt sind. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. Jemand der schwören will, entweder bei Allah azza wa jal oder stumm bleiben. Nein, nein. Es gibt ein Problem. Ja. Nein, nein. Ha? Ich glaube, das Gebet. Noch nicht, noch eine Stunde. Adan, Achi, das ist, glaube ich, in Amerika jetzt, ja, aber jetzt nicht hier. Ha? Nee, noch nicht, Achi, noch. Zeit noch nicht. Noch nicht, Achi, noch nicht. Aber in Amerika, glaube ich, kann sein, ja. Hier noch nicht, noch eine Stunde ungefähr. Okay. Viel Jahiliya, die Leute, die haben daran gewohnt, dass sie bei Eltern, bei Steinen, bei das, bei Hunden, bei vielen Sachen, die nicht erlaubt sind, die schwören. Lakin, lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man kan halifan falyahlif billahi aw liyasmut, hatta anna Umar radiyallahu anhu qala, als ich das gehört habe, nicht mehr. Ich schwöre nur bei Allah Azza wa Jal. Aber schau mal jetzt, Ummat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, die sind immer noch bei diesen Sachen. Die schwören immer beim Kaaba, beim Koran, beim Essen, beim College, bei vielen Sachen, die nicht erlaubt sind. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. Nummer 9, باب النساء. سبحان الله. الرسول صلى الله عليه وسلم als er diesen Moschee Al-Masjid Nabawi gebaut hat, er hat eine Tür extra nur für Frauen gelassen. Qala li Umar, ja Umar, lassen wir diese Tür, ist nur für Frauen, damit die raus und reinkommen. Kein Männer hier rein. Qala, okay, ya Rasulullah. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dakhala minhu Umar. Manchmal ist auch kein Frauen da, der kommt auch nicht rein. Von dieser Tür, subhanallah. Subhanallah. Qala Nafi', erstens Hadith Rawi Abu Dawud, an Nafi', an Ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, law tarakna hadha al-bab lin-nisa', qala Nafi', falam yadkhul minhu Umar hatta mat. Nicht mehr, bis er gestorben ist. Von dieser Tür von Frauen nicht mehr reingekommen. Was kann man sagen, dass die Sahaba, wenn die etwas von Rasulullah hören oder gehört haben, die machen gleich. Sami'na wa ata'na, keine Diskussion. Die sagen nicht, ja, ich meine und das gibt nicht. Sami'na wa ata'na. Nummer 9, Nummer 10. Es gibt ein Hadith an Ummu. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان كام zwei Männer zu Rasul Allah. Und das heißt, diese zwei Männer, jeder sagt, dass er der Wahrheit sagt. Das heißt, die haben ein Problem. Die haben ein Problem miteinander. Und dann kamen sie zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, damit das er löst. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم. Ich bin nur auch ein Mensch. Kann sein, dass jemand, er kann richtig reden, aber der andere Bruder nicht richtig reden, obwohl er recht hat. فويلن, müsst ihr aufpassen. Kann sein, dass ich zu dem Bruder sage, du hast kein Recht, was du mit deinem Bruder gemacht hast, obwohl er recht hat. Aber das werdet ihr in Yawm al-Qiyama kriegen und erklären. Was haben die Sahaba gemacht, diese zwei Sahaba? Fabakiya, da haben geweint. Und jeder sagt, nein, mein Bruder hat recht. Der andere, nein, mein Bruder hat recht. Subhanallah Khaliq, innama al-mu'minuna ikhwatu. Sallallahu alayhi wa sallam. Nummer 11. Abdullah ibn Rawaha. Hadith sahih ja'a fi Sunan al-Bayhaqi. Anna ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yakhutub. Und auf in der Moschee. Und auf einmal die Leute, die werden auch ein bisschen laut, die sind ein bisschen laut geworden. Faqala ya ayyuhan nas ijlisu. Setzt euch. Verjalassu. Aber Abdullah ibn Rawaha hat das auch gehört. Aber außerhalb von Moschee ist auch gesessen. Subhanallah. Ist außerhalb von Moschee. Hat nur gehört, ja, Johannes, setzt euch. Kein Schritt mehr. Gesessen. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komm, ja, Abdullah, komm. زادك الله حرصا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Es nicht damit gemeint, aber hat gehört, gesessen, خلاص. Subhanallah. Wie viel Hadithen hören wir jeden Tag? Wie viel Hadithen? Manche sagen, ich kann immer noch machen. Aber wer gibt die Garantie, dass du immer noch am Leben bleibst? Keiner gibt die Garantie. Ich kann richtig, meine ich jetzt, also Frauen, Schwestern von uns, ich habe immer noch Zeit. Aber Niqab darf ich nicht machen. Jetzt, erst wenn ich heirate, dann mache ich das. Sie heiratet, sie hat aber jetzt Kinder, ich muss Kinder machen. Kinder machen, kommen die auch. Erst wenn die Kinder auch heiraten, dann kann ich. Und dann irgendwann, khalas, schon vorbei. Ich bin alt genug geworden. Brauche ich nicht mehr zu machen. Oder wie gesagt, eine Bruder kämpft richtig, dass er nur in Moschee kommt, damit er Salatul Jama'a macht. Aber kommt eine kleine Prüfung, geht er weg. Obwohl er kann sein, 5 Jahre hat nur gekämpft, dass er in Moschee kommt. Kleine Prüfung. Oder hat richtig gekämpft, damit er auch nur sein Bart wachsen lässt. 5 Jahre, keine Arbeit, kein gar nichts, kommt kleine Prüfung, kommt ein Vorstellungstermin und er sagt, ja, morgen habe ich Vorstellungstermin. Ich muss ein Glatze machen jetzt. Und der macht ein Glatze. Wie auch ein Bruder hat gesagt, subhanallah, ich habe einen Termin gehabt. Jetzt, was ist es? Bad oder Arbeit? Bad oder Arbeit? Aber Bad kann ich immer machen. Arbeit kann ich nicht kriegen einfach. Und da hat 2 Glatzen gemacht. Eine hier und eine hier. Vorstellungstermin. Auf einmal reingekommen. Ein Bruder ist da. Mit Bad. Hat mir gesagt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Salam. Also gesagt, Achiwi, hat ihm dieser Bruder, der mit Bart hat, wie ein Leiter, hat ihm gesagt, Achi, man akzeptiert nur die Bruder, die Bart haben. Allahu akbar. Schau mal. Warum? Weil wir vergessen, dass Allah uns Rizq gibt. Schau mal, er hat auf seine Lihya verzichtet und in Forschungszimmer hat einen Bruder gefunden. Und dem Bruder hat ihm gesagt, man akzeptiert oder man nimmt nur die Bruder, die mit Bart haben. An. Das war's. Und jetzt? Oder auch, wir haben auch das gestern gesagt, wenn du ein Muslim bist, dann musst du auch genauso wie auch ein Muslim auch aussehen. Alam yaqul ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, sogar auch hat uns auch Zeit gegeben. Darfst du nicht mehr als 40 Tagen, kama ja'a fi Muslim, 40 Tagen diese Schamhaar, hier, Achselhaar und so weiter. Es gibt manche Brüder, die haben hier Bosch hier. Und was schlimm ist auch, Subhan Khaliq, der nimmt ein Spray und da hat die Savanne hat hier oder was, die gießt. Mama Glatze, eins, lass es rein. Glatze immer besser. Ist diese Heiden, hat uns nicht davon gesagt? Hat uns gesagt. Ist diese Heiden, sind aufgehoben oder immer noch da? Immer noch hier. Aber warum machen wir nicht? النساء والحجاب نمبر 12 أخرج ابن حاتم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أزمت أم سلمة ist letzte Frau von رسول الله صلى الله عليه وسلم gestorben ist letzte Frau von ihm und geblieben nach ihm ist أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت als diese آية رسول الله صلى الله عليه وسلم hat يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن als diese آية von Hijab runtergekommen ist, was habe ich gesehen auf der Straße? Die Frauen, die machen alles zu, كأنهن الغلابين. Da haben nicht gesagt, okay, bis nach Hause, dann kann ich richtig anziehen. Nein, auf die Straßen. Manche Sahabiyat haben das auf die Straße gehört und haben alles zugemacht. Subhanallah. Nummer 13, inshallah, und letzte. Al-Ikhtilat. Adam al-Ikhtilat. An Abi Usaydin al-Ansari radiyallahu anhu, annahu sami'a النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم raus von Moschee und er hat gehört von ihm, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Warum? Weil die Männer, die waren so mit Frauen. فاختلط رجال مع نساء في الطريق. Nur unterwegs, في الطريق. فقال يا معشر النساء استأخن. Bleibt ihr hinten. فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تُحَقِّقْنَ الطَّرِيقِ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ. Das heißt, eine Frau, die richtig Scham hat, richtig Haya hat, die geht nicht in die Mitte von Straße. قال, als sie das gehört haben, die sind wie an die Wände geklebt, subhanallah. Subhanallah. An die Wände. Und die haben richtig gekämpft, damit jeder ein Wand kriegt, bis nach Hause. Sallallahu ala Rasulillahi wa radiyallahu anis sahaba wa sahabiyat fallahum ajmi'na ma'ahum fil firdaus fil a'la Allahum aj'alhum lana qudwa fil dunya wa fil akhirah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin subhanakallahu min hamdik ashadu an la ilaha ilallah أستغفرك وأتوب إليك